1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen, wenn auch kurzen Talk-Woche. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ja, wir beginnen mit einer freien Themennacht, wie immer dienstags. Das heißt, ihr könnt gerne hier anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, über was auch immer. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht heißt Ralf und Ralf ist 45. Guten Morgen. Hallo? Ah nee, ich habe mich vertan. Ich bitte um Entschuldigung. Angela ist hier. Angela ist 51. Guten Morgen. Guten Morgen. Fängt ja gut an hier bei Bier. Angela, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Um eine nicht ganz so erfreuliche Geschichte, um nicht zu sagen, um eine sehr traurige Geschichte. Ja. Ich lebe auf der Schwäbischen Alb zwischen Stuttgart und Ulm. Und wir sind ja eine richtig schöne idyllische Kleinstadt. Und heute Morgen ist bei uns im Ort ein Mord geschehen. Es wurde ein Blumenhändler türkischer Abstammung auf offener Straße heute Morgen erschossen. Auf offener Straße? Ja. Um wie viel Uhr waren da, also waren schon viele Leute unterwegs um die Zeit? Nein, es waren gar nicht viel unterwegs. Er ist gestern Abend nach Holland gefahren, hat seine Ware dort geholt und hat heute Morgen die Ware ausgeladen mit zwei Mitarbeitern und er ist dann um die Ecke gegangen in eine Seitenstraße und dort fielen diese tödlichen mehreren Schüsse. Um wie viel Uhr ungefähr war das denn? Das war gegen 4 Uhr morgens. Ach so, in der Nacht quasi noch. Ja, war noch dunkel. Eine Kleinstadt, sagst du, eine idyllische Kleinstadt. Ja. Kanntest du diesen Mann? Ja, ich kannte ihn, weil ich bei ihm Kunde war. Ja. Er war freundlich zuvorkommend. Ja. Weiß man denn jetzt schon etwas über die Hintergründe, wer und warum, wer es gemacht hat und warum diese Person es gemacht hat? Gar nicht. Es gibt weder ein Anzeichen, weswegen, wieso, warum. Man weiß auch nicht, wie viele, ob es ein Täter war oder mehrere. Es mehrere gewesen sein, ganz genau, ja. Ja. Das sind alles im Moment noch Dinge, die die durch die Polizei Sonderkommission. Ja, wie alt war der Mann ungefähr? 44 Jahre Jahre war er alt. Ja, kein Alter. Er hinterlässt eine Familie? Eine Familie in der Türkei, eine Frau mit Kindern. Die du aber nicht kennst, weil die in der Türkei leben. Richtig, ja. Ja, was mutmaßt man denn jetzt? Irgendwelche familiären Kriege, Bandenkriege oder was? Es ist alles möglich. Also er war wie du und ich ein unscheinbarer Händler, ein Großhändler, der mehrere in verschiedenen Orten hier im Ulmer Raum mehrere Geschäfte, Blumengeschäfte hatte und auch beliefert hat. Und das schon seit über 10 Jahren. Er wurde erschossen und nicht beraubt. Er wurde erschossen, ja. Nicht beraubt? Nein, davon wird noch nicht gesprochen. Ja, also ist es eine ganz persönliche Geschichte, die dahinter steckt und kein Raubüberfall oder so. Wahrscheinlich, ja. Wie hat sich das denn jetzt heute in eurer kleinen Stadt so stimmungsmäßig ausgewirkt, dieser schlimme Vorfall? Ja, also ich denke mal, also ich hatte das Gefühl, als ich heute Abend wieder nach Hause gefahren bin, ich arbeite in Ulm, und als ich wieder nach Hause gekommen bin, hatte ich so das Gefühl, jeder fährt langsamer, fährt bedächtiger. Die Hauptstraße, also von der Hauptstraße, von der die durch unseren Ort geht, hat man richtig Einsicht zu der Lage des Geschäftes und auch zu dem Freiraum. Es war ein großer Vorplatz, wo die Pflanzen dann auch aufgestellt waren. Polizeibedienstete in Zivil, in Uniform noch. Das ist natürlich ganz bedrückend. Und man hat auch dann so eine diffuse Angst, vielleicht könnte nochmal was passieren, was höchst unwahrscheinlich ist, wenn man da nicht irgendwie beteiligt ist an irgendeiner Sache, in die er vielleicht verstrickt war. Aber man hat Angst und es ist halt unangenehm. Wie kam es denn eigentlich, du sagst, die Familie hat in der Türkei gelebt, aber er hat ein Blumengeschäft in eurem Laden, einen kleinen Laden in eurer Stadt, in eurem Ort. Weißt du, warum die Familie nicht in Deutschland lebt? Nein, das weiß ich nicht. Das Einzige, was den Laden auch so überschattet, es hat dort schon mal einen Mord gegeben. Oh. Und zwar jetzt weiß ich nicht, ob er der Eigentümer vor ihm war, der jetzt zu Tode gekommen ist, oder nur ein Verwandter. Der ist vor vielen Jahren in der Türkei ermordet worden. Und das klingt aber sehr mysteriös. Da wird die Polizei aber auf Hochtouren arbeiten. Ja, ja. Türkische Mafia am Werk oder irgend sowas. Ich weiß nicht. Ja, man weiß es ja nicht, was da los ist. Wie lange hatte er diesen Laden schon? Bestimmt 10 Jahre. Mhm. Also gehörte er so zum Stadtbild dazu, zum Ortsbild. Doch. Man kannte ihn. Ja, man kannte ihn. Ja, doch. Ja, das tut mir natürlich sehr leid und uns allen für diesen Mann. Und ihr werdet jetzt sehr genau und akribisch die Zeitungen in den nächsten Tagen lesen. Da wird sicher viel zu berichten sein dann in den Zeitungen. Ja, genau, mit Sicherheit. Und es wühlt einen auf. Und ich musste heute Abend nochmal raus. Und ich war dann eigentlich, ich bin kein ängstlicher Mensch. Und ich habe einen Hund. Also es ist auch nicht so, dass ich jetzt Angst habe, im Dunkeln zu laufen. Bei uns ist natürlich viel freies Feld auch. Mhm. Und also Straßen sind ja nun nicht so beleuchtet. Aber es ist ein komisches Gefühl. Ja, es ist ein komisches Gefühl. Obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass nochmal sowas passiert, wahrscheinlich gleich null ist. Aber dennoch. Aber man weiß ja natürlich nicht, wo derjenige, der das getan hat, wo er abgeblieben ist. Wie viel, Einwohner hat der Ort? Circa 10.000. Also wir sind, wir haben eingemeindete Orte und circa 8.000 bis 10.000. Mhm. Also Angela, das ist ein Schock für euer Ort, für euren Ort. Ja. Das kann man sehr gut verstehen. Hoffen wir alle zusammen, dass der oder die Täter gefunden werden. Ich hoffe es auch. Ja. Ich hoffe es auch. Also das ist mehr als Entsetzen und weil es unfassbar ist. War der Mann sofort tot? Nein, er hat noch gelebt und so wie in den Nachrichten bei SWR wurde heute erzählt, dass wohl ein Mitarbeiter versucht hat, ihn noch anzusprechen und wer war es, wohin gelaufen und er wäre dann später am Unfall am Unfallort wäre er dann verstorben. Und niemand hat irgendwas gesehen? Kein Mensch. Kein Mensch. Kein Mensch. Nein. Angela, schöne Grüße hier vom Norden zu euch in den schönen Süden. Ja, und alles Gute, alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank, toll, dass ich durchgekommen bin. Die Geschichte war nicht so toll, aber ich begleite dich sehr, sehr oft, weil du von der Sendung her und von den Themen her sehr gute Anregungen auch für mich hast. Und ich wollte schon immer mal anrufen. Heute war natürlich der Anlass nicht gerade besonders. Ja. Dennoch habe ich mich gefreut, dass wir beide uns kennengelernt haben und wünsche dir natürlich alles Gute von Herzen. Ja, und bleib wie du bist und mach weiter so mit deinem Team. Sehr gerne, vielen Dank. Tschüss. Danke, Domian. Tschüss. 0800 220 50 50. Jetzt kommt der Ralf, den ich gerade schon fälschlicherweise angesprochen hatte. Hallo Ralf, guten Morgen. Hallo Domian. So, jetzt bist du dran. 45, das stimmt aber hoffentlich. Doch, das stimmt leider. Und schon fallweise, ne? Und Dramatik bei mir ist jetzt, ich habe jetzt eben im November letztes Jahr 2010 meinen Vater an Leberzirrhose verloren, obwohl er gar nicht getrunken hat. Und jetzt ist meine Mutter allein gewesen, da habe ich mich dann mehr bei ihr aufgehalten, weil sie mit Depressionen zu tun hat. Mhm. Und ab Januar so, und jetzt ist die mir im August innerhalb von 3 Wochen auch krank geworden und dann Anfang September gestorben. Und an was ist sie gestorben? An Organversagen und Sepsis. An Organversagen und? Sepsis. Sepsis. Das heißt, aber Organversagen heißt, dass sie schon irgendwie angeschlagen war durch irgendeine andere Krankheit? Also vorher Nierenversagen, die war im Klinikum Aachen oder erstmal Intensivstation in Bergheim. Mhm. Und dann hat man dann einen faustgroßen Tumor entdeckt. Ach so. Der war schon mit dem rechten Herzvorhof und mit der Speiseröhre verwachsen. Mhm. Das hatte die auch zu Hause dann nichts mehr gegessen. Verstehe. Ich habe das aber total falsch eingeschätzt, die Lage. Ne? Weil sie hat schon mal eine Phase gehabt, wo sie nicht so viel gegessen hat. Mhm. Und das hat sich dann noch nachher zugespitzt, dann ist sie im Schlafzimmer geblieben. Und dann konnte ich mir das nicht mehr mit ansehen, nachdem sie dann auch noch die Augen entzündet hatte. Also der ganze Körper war angegriffen, ja, kann man sagen. Ja, durch den Tumor dann wahrscheinlich. Wie alt sind deine Eltern geworden? Also der Vater 69 und die Mutter 68. Wie ist das für dich jetzt, wenn du so kurz hintereinander beide Eltern verloren hast? Ja, beängstigend. Ne? Bist du... Irgendwie, jetzt hat man das eine gerade so ein bisschen verarbeitet. Ich denke mal, dann auch wieder so in den Lauf gefunden mit den Abläufen dann. Mhm. Und ich habe mich auch überwiegend bei der Mutter aufgehalten. Mhm. Und sie unterstützt, soweit das geht, aber ich gehe noch Vollzeit arbeiten. Bist du das einzige Kind? Mhm. Ah ja, dann ist die Bindung natürlich besonders eng. Und ja, ist auch jetzt nicht wahrscheinlich das Normale, was man so kennt. Wenn man jetzt mit dem Alter noch bei den Eltern hängt und da so drauf fixiert ist. Ne? Aber du hast nicht mehr bei den Eltern gewohnt? Nee, also doch, seit Januar dann schon wieder. Weil meine Mutter auch mit Depressionen zu tun hat. Ach ja, du sagst zu... Wenn man auf die Eltern fixiert ist, ich meine, das sind deine Eltern, du bist der einzige Sohn, finde ich auch normal. Also wenn du bist ja kein... Ja, aber es war eben etwas inniger, wie so eigentlich das sein sollte. Da habe ich auch einen Fehler gemacht. Ne? Welche Fehler hast du gemacht? Welche machst du dir Vorwürfe? Dass ich mein eigenes Leben nicht gelebt habe. Ach, so weit geht es. Ja. Ach so weit. Ich dachte, das wäre so eine normale, enge Beziehung. Dagegen ist ja nichts einzuwenden. Du hast dein Leben nicht gelebt, weil? Ja, weil wir dann eben für die Eltern. Aber das war aber beidseitig eigentlich, dass man sich gegenseitig vereinnahmt hat dann. Wobei die Eltern ja bis dann vor kurzem noch fit und gesund waren. Ja, tut mir auch nicht leid, was ich da jetzt gemacht habe. Das ist, weil mein Vater war nur der große Unterschied. Er hätte eine neue Leber gebraucht. Die kriegt mir, wenn man 65 oder älter ist, nicht mehr so einfach. Aber lass mich doch mal fragen, wieso habt ihr euch gegenseitig so vereinnahmt? Wie habe ich mir das vorzustellen? Die Eltern waren gesund, die hatten ihr Leben. Ja, die hätten ja auch in Urlaub fahren können ohne mich, aber da musste ich dann dabei sein, weil meine Mutter meint, dass... Ach so, du bist immer noch bis ins hohe Alter mit deinen Eltern in Urlaub gefahren. Oh, das ist auch nicht so gut. Ne? Nee, das ist wirklich nicht so. Hätten die alleine mal fahren sollen, die genau so, hätten es ja beide gekonnt, unabhängig voneinander. Ne? Was hast du beruflich gemacht? Oder machst du Sachbearbeiter. Sachbearbeiter in einem Büro? Ja. Hm. Und gab es mal Frauengeschichten? Beziehungen? Nö, die hat es auch noch nicht so gegeben. Noch gar nicht gegeben? Vielleicht jetzt im Nächsten. Es hat noch gar keine gegeben? Nee. Mit 45? Nö. Noch nie verliebt gewesen? So richtig nicht, ne. Ach, wollten deine Eltern das nicht? Ja, irgendwie hatten sie nichts dagegen, ne? Andererseits sind Eltern doch immer so ab so einem bestimmten Alter darauf bedacht, dass sie fragen, na Junge, Freundin und die wollen Enkelkind haben oder sowas. Haben die dich nicht gefragt, was los ist? Nö. Bist du schwul? Ich sag jetzt nichts dazu. Ah, ja gut, das ist ja egal, mir ist das ja völlig wurscht. Aber das würde ja auch erklären, dass du dich vielleicht ein bisschen zurückgehalten hast, weil du dich auch geschämt hast vor den Eltern. Müssen wir nicht weiter drüber reden jetzt. Ja, lieber nicht. Merke ich schon. Aber du hast ja einen gravierenden Satz vorhin gesagt. Ich habe mein Leben nicht gelebt in all den Jahrzehnten. Ja. Könnte das jetzt sein, dass es nachgeholt wird? Kommt die Zwangsentnabelung, ne? Mhm. Ja. Aber auch so kein Freundeskreis aufgebaut. Das rächt sich jetzt. Ne? Die ist natürlich irgendwie so vor einem Scherbenhaufen. Gibt es denn, wie viel nahe Menschen gibt es um dich herum? Ja, im Prinzip keine. Da waren nur die Eltern immer. Ja. Man ist zu den Eltern gefahren. Wenn ich jetzt noch die Großtante, die ist aber auch schon 79. Aber die kann mir ja auch nicht so helfen. Du hattest aber eine eigene Wohnung. Mhm. Und hast deine Eltern oft besucht? Ja, oder mich jetzt bei der Mutter eben ständig aufgehalten. Natürlich, jetzt, als sie krank war, das ist schon klar. Ich meine so die Jahre davor. Warte auch schon, dass ich nicht richtig in die Wohnung gegangen bin. Du bist nicht richtig... So immer so eine halbe Woche und eine halbe Woche da. Ach so, du bist in deine Wohnung nicht richtig gegangen? Ja. Ach so, weil die... War dann so ein 50-50-Regelung. Warst du dann doch noch lieber zu Hause? Die die war auch okay, aber diese 50-5-Regelung, die ist dann mit dem Tod vom Vater erstmal weggebrochen und dann jetzt hänge ich natürlich total in so einem Loch. Aber die Wohnung existiert noch, deine? Ja, aber kann ich ja selbst nicht aufrechterhalten. Warum nicht? Du könntest doch die Wohnung von deiner Mutter auflösen. Ja, das mache ich nächstes Jahr dann die Entscheidung. Ja. Wie fühlst du dich im Moment? Ja, leer. Und irgendwie immer noch Albträume und Schlafstörungen und Trauerberatung steht nächste Woche noch an. Da habe ich auch zu lange gewartet, glaube ich. Ja, ich meine, das ist natürlich auch für jeden, ich sag mal, normal entwickelten Menschen ein Schock, wenn er so schnell hinterher die Eltern verliert. In deinem Fall ist es ja noch etwas anders, weil deine Entwicklung eher unnormal verlaufen ist, wie du es gerade geschildert hast. Oh, oder außergewöhnlich. Oder außergewöhnlich, sagen wir so, genau. Das heißt, da ist jetzt eine riesen Lücke, klafft da in deinem Leben. Genau. Jetzt muss ich mal gucken, wie 2012 die Sache dann weitergeht, wenn ich mal ein bisschen Abstand zu der Sache. Aber was mich jetzt eben so quält, und das ist auch irgendwie der Hauptgrund, warum ich mich für die Sendung gemeldet habe, dass eben die Art und Weise, wie meine Mutter ins Krankenhaus kam, die wollte von selber nicht. Ich hätte sie ja gerne freiwillig weggebracht. Und sie war dann stur und dann gab es so eine Art Zwangseinweisung. Dann 8 Personen inklusive 2 Polizisten im Schlafzimmer. Und das waren so hässliche Bilder, die sich jetzt eingebrannt haben bei mir. Machst du dir da irgendwelche Vorhaltungen, dass du so viel Zwang ausgeübt hast? Dann? Ja, nee, ich meine, von der Sache her war es ja richtig. Da finde ich auch. Glaube ich auch. Wie es dann abgelaufen ist, das sind Bilder, die jetzt im Nachhinein, nachdem sie gestorben ist, die ich nicht mehr loswerde. Gab es denn dann, nachdem Sie im Krankenhaus waren, nochmal ein versöhnliches Gespräch zwischen euch beiden? Ja, nur die ersten 2 Tage. Ne? Und also 27. August und 28. August, da hatte ich ihr noch alles mitgebracht. Und dann sagte sie, wann kommst du morgen? Sag ich, 14 Uhr, meinst du, das wäre aber spät. Und das waren dann so praktisch die letzten Sprechkontakte gewesen. Und ab 29. August, da hat man irgendwie eine Kardioversion gemacht bei ihr am Herz. Das hat aber wegen dem Tumor nicht funktioniert. Da kam sie ins künstliche Koma und so ist sie dann einen Tag später auch ins Klinikum Aachen gebracht, von auf die Intensivstation. Und ist nicht mehr aufgewacht? Nee. Das heißt aber, ich halte mal fest, so der letzte Gesprächskontakt zwischen euch beiden war gut, war versöhnlich. Er war gut, aber er war ja nicht so, wie wenn man jetzt davon ausgegangen wäre, dass das sich so entwickelt, dann hätte ich bestimmt noch anders mit meiner Mutter. Verstehe. Hat sie dir denn, als sie dann im Krankenhaus schon war, dort auch nochmal einen Vorwurf gemacht, warum hast du das so... Ja, sie hat ja im Gegensatz zu meinem Vater nicht mir die Bestätigung gegeben. Das war gut, dass sie mich hier hingebracht hat, sondern ich habe Samstag und Sonntag von ihr den Satz bekommen, du wolltest, dass ich hier bin. Und das ist jetzt, was so an mir nagt. Ja. Die 9 Tage Koma am Schluss, diese Art und Weise der Einweisung ins Krankenhaus, und auch diese Nichtbestätigung von ihr. Also ich verstehe sehr gut, dass das einen üblen Nachgeschmack hat. Das hätte, glaube ich, bei jedem Menschen einen üblen Nachgeschmack. Aber ich glaube, man muss da so mit Vernunft gegenargumentieren. Du wolltest das Beste. Und du hast wahrscheinlich in der Situation auch das Richtige getan für sie. Dass sie vielleicht nicht mehr so zugänglich war, ist vielleicht ihre Erkrankung auch anzurechnen. Und dann eben diese Rasanz, die hat mir ja in 3 Wochen vorgespielt, was ich bei meinem Vater in 7 Monaten erleben durfte. Ja, ja, ja. Und trotz allem finde ich es dann gut, dass das letzte Gespräch kein Streit war. Das wäre ganz schlimm gewesen. So ist es ja dann doch einigermaßen noch abgelaufen. Da hat sie auch Mitte August das Gesicht geschwollen. Da hatte ich gedacht, das wäre die Schilddrüse, im Internet mal geguckt. Aber das war schon der Lungenkrebs. War nicht Schilddrüsenüberfunktion. Weißt du, Ralf, das ist wie gesagt, das ist natürlich eine Katastrophe. Aber wenn du vielleicht den ersten Schmerz bewältigen kannst oder den Schmerz bewältigen kannst, du gehst in eine Trauergruppe, das finde ich gut. Nächste Woche. Dann. Genau. Vielleicht birgt dieser rabiate Einschnitt in dein Leben auch eine große Chance für dich, dass du genau das kannst, was du bisher versäumt hast, wie du gerade gesagt hast, nämlich, dass du jetzt auch dich mal auf dein Leben konzentrieren solltest und kannst. Das ist die Hoffnung, die ich habe. Die habe ich im Moment eben noch nicht. Nee, das war auch klar. Jetzt ist die völlige Leere, die blockiert. Ralf, das ist völlig klar. In ein paar Monaten vielleicht. Dafür ist es zu frisch. Ich sag's jetzt einfach nur mal so. Vielleicht erinnerst du dich daran in einigen Monaten und denkst, ja stimmt, so kann man es sehen und so ist es dann auch. Es tut mir sehr, sehr leid. Wirklich. Ja, sehr, sehr leid. Ja. Und ich habe ja noch nie, also die Sendung finde ich sehr gut, die Zeit ist jetzt wieder eher nicht meine. Ne? Mhm. Und meine Mutter, die hat auch schon was versucht, weil wegen ihrer manisch-depressiven Erkrankung wollte sie mal anrufen, hat sich dann aber doch nicht getraut. Ach, wie schade, wie schade. Und ich denke jetzt letzte Woche ziehst du Nummer mal durch. Ne? Jetzt hast du dich getraut und hast sehr gut gesprochen, das ist doch alles schon mal sehr schön. Ja, Gott, das ist schon so spät. So, ich habe im Hintergrund, das weißt du ja, immer einen Psychologen oder eine Psychologin. Heute ist das die Sabine. Ich möchte, dass du mit ihr jetzt noch ein bisschen weitersprichst. Sie wird dir noch ein paar Tipps geben, wie du mit der Trauer umgehen kannst. Ja, finde ich schön. Dann legst du bitte auf. Ja, sehr gerne. Dann mach weiter so, die Sendung ist sehr gut. Dankeschön, Ralf. Du legst auf und Sabine ruft dich gleich an. Okay, danke. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt ist ja durch den Feiertag morgen schon Mittwoch. Das heißt, morgen ist unser Thementag. Und morgen heißt unser Thema meine große Sehnsucht. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die etwas Besonderes herbeisehnen. Zum Beispiel Reichtum, zum Beispiel Gesundheit oder Freiheit vielleicht auch, wenn ihr gefangen seid in einer grauenhaften Beziehung oder vielleicht habt ihr eine große Sehnsucht nach Nachwuchs oder auch ein großes Bedürfnis, fast eine Sehnsucht nach Rache, kann ja auch sein, oder nach Liebe, oder nach Sex, was auch immer. Was ist eure große, wirklich ganz große Sehnsucht zurzeit? Wo sich so alles rumdreht, wenn ihr so ein bisschen in euch hineinschaut. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, morgen, sehr gerne, meldet uns domian@wdr.de oder ruft uns morgen ab 0 Uhr an, unter der bekannten Nummer und gerne auch während der Sendung. Meine große Sehnsucht. Was ist eure große oder ganz große Sehnsucht? Sehr gespannt morgen auf eure Anrufe und was ihr mir da erzählen werdet. So, jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht heute und hier ist Melanie. Melanie ist 26. Hallo Melanie. Hallo Domian. Melanie, was geht's bei dir? Ja, und zwar geht's darum, ich habe seit der Kindheit an extremes Übergewicht. Als ganz kleines Kind schon? Ja, also ich kann mich daran erinnern, ich hatte mit 9 Jahren schon circa 70 Kilo. Boah, mit 9 Jahren schon? Ja. Jetzt bist du 26, wie viel wiegst du heute? Ich wiege mittlerweile leider 200 Kilo. Das ist eine Menge. Und wie groß bist du? 1,82 Meter. Ja. Warum wiegst du so viel? Ja, und zwar, ich habe eine Essstörung und ich habe mich als Kind schon immer mit Essen getröstet. Getröstet? Weil du als Kind sehr traurig warst? Ja, in der Schule wurde ich immer gehänselt und hatte nie wirklich Freunde gehabt. Und warst du denn, als du in die Schule gekommen bist, warst du da auch schon sehr dick? Aber da fing es leicht an. Und dann fing auch die Hänselei an? Genau. Wie war denn dann die Atmosphäre so zu Hause bei den Eltern? Ja, ich vermute mal, der Auslöser war mein Vater gewesen, weil mit ihm hatte ich sehr große Probleme. Er hat mich halt immer fertig gemacht, beleidigt. Mhm. Du bist nix, du kannst nix. Hat er zu dir als kleines Kind schon gesagt? Genau, als Schülerin? Ja. Genau. Hat er dich auch geschlagen? Ja, teilweise schon. Gab es darüber hinaus noch andere schlimme Sachen, die er gemacht hat? Nein. Es gab keine sexuellen Übergriffe? Nein, die gab es nicht. Mhm. Aber er hat dich eben mies behandelt, kann man so sagen? Ja, genau. Kopf gegen die Wand geschlagen und solche Dinge. Das ist schon sehr heftig. Ja, auf jeden Fall. Und wie hat die Mutter sich dazu gestellt? Ja, sie hat mir halt die Schuld gegeben und ich wäre ja so ein schlimmes Kind gewesen und das heißt, du hast in der Mutter auch als Kind damals keine Hilfe gefunden in der Mutter? Ja, nicht wirklich. Sie hat sich mir auf die Seite von meinem Vater gestellt. Gibt es Geschwister? Ja, ein Zwillingspärchen. Sind die älter als du? Nee, die sind 6,5 Jahre jünger. Ah ja. Und wie sind die behandelt worden von den Eltern oder wie werden die behandelt? Also es fing damals damit an mit der Geburt von meinen Geschwistern und die werden auch heute noch gut bevorzugt und die haben halt alles, ihre Ausbildung und wurden auch in denen sehr unterstützt und ich hänge da und musste mir alles selber erkämpfen und ja. Sind die auch etwas fülliger? Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil. Deine Eltern, ist da einer ein bisschen dicker? Mein Vater ein bisschen und meine Mutter, die ist sehr schlank. Wie ist denn heute dein Verhältnis? Du bist jetzt, wie gesagt, 26 Jahre alt. Wie ist heute dein Verhältnis zu den Eltern? Heute ist das Verhältnis sehr gut, muss ich sagen. Ich bin ziemlich weit weggezogen vom Rheinland nach Baden-Württemberg. Und seitdem ist das Verhältnis sehr gut. Zurzeit auch mein Sohn dort. Ich habe nicht verstanden. Zurzeit ist dein Sohn dort? Ja, genau. Ach so, du hast ein Kind schon. Ja, also ich habe einen 6,5-jährigen. Und bist du mit dem Vater des Sohnes auch zusammen? Nein, von dem habe ich mich getrennt 2007, nachdem er handgreiflich geworden ist. Ah ja, das heißt, du bist alleinerziehend und, genau. Und hast auch keine Beziehung zurzeit. Ja, es war so am Anwendeln, aber ich habe ihn heute erst getroffen und mal schauen, was draus wird. Und dein Sohn ist im Moment bei Oma und Opa? Genau, seit März diesen Jahres. Ach so lange? Warum so lange schon? Ja, und zwar, ich habe auch noch Depressionen und war schon zweimal in der Klinik, letztes Jahr und dieses Jahr. War ich 10 Wochen in der Psychiatrie. Und das Problem ist, ich habe eine Mitbewohnerin und die ist Alkoholikerin. Oh, das ist natürlich nicht gut, gerade für den Jungen. Genau, und deswegen, es war so gewesen, sie ziehen mich halt psychisch auch immer mit runter. Und ich war halt in der Psychiatrie gewesen und sollte dafür ein Wochenende hier nach Hause kommen. Hatte mich da auch drauf gefreut und alles. Und da hat sie mich schon besoffen am Bahnhof abgeholt. Und die Wohnung hier, die sah wirklich aus wie eine Müllhalde. Und das hat mich dann nochmal dermaßen runtergezogen, da ich dann 2 Stunden später wieder in der Psychiatrie angekommen bin und musste erstmal Beruhigungstabletten bekommen und solche Dinge. Aber während du in der Psychiatrie schon vorher warst, wo war der Junge da schon bei deinen Eltern? Nein, ich hatte ihn dabei. Ach, du hattest ihn mit in der Psychiatrie? Genau, das war eine Mutter-Kind-Station. Ach so. Und dann kamst du zurück und saß in der Wohnung. Und war das eine Entscheidung, dass du denn gesagt hast, er geht erstmal zu den Großeltern? Genau. Ich habe meine eigene Wohnung nicht wieder erkannt. Der ganze Tisch stand voller Alkoholflaschen. Und ich habe nur noch in der Panik, die ich hatte, also ich hatte richtige Panikattacken. Und habe nur noch den Tisch fotografiert als Beweisfoto. Direkt wieder mit dem nächsten Zug bin ich quasi geflüchtet. Wahnsinn. Ja, und ich kam dann in der Klinik an und meinte nur noch so, in die Wohnung gehe ich mit meinem Sohn nicht wieder zurück. Also das ist für mich eine Erklärung, warum der Sohn erstmal, das ist wahrscheinlich nur vorübergehend gedacht, dass er... Genau. Wo wohnst du denn im Moment? Hast du eine eigene Wohnung? Ja, ich wohne jetzt noch mit dieser besagten Mitbewohnerin zusammen. Die ist allerdings heute in eine Alkoholentziehung gegangen. Also ideal wäre ja, wenn du eine eigene Wohnung hättest und dann könnte der Junge ja wieder zurück. Ja, ich habe halt momentan noch die gemeinsame Wohnung mit meiner Mitbewohnerin. Und sie ist jetzt in der Alkoholentziehung. Habe ich sie mehrfach drum gebeten und sie hat es jetzt auch endlich mal getan. Okay, die ganze Sache kann sich noch ein bisschen hinziehen. Genau, also ich habe jetzt eine Sozialarbeiterin an meiner Seite und die wird mir helfen, dass ich eine eigene Wohnung finde. Und dann kommt der Junge zurück. Genau. So, jetzt lass uns mal über dich reden. 200 Kilo. Ja. 1,82 Meter groß. Das ist natürlich wirklich extrem krass. Du warst in der Psychiatrie. Ging es da ausschließlich um die Depression oder ging es auch ums Abnehmen? Also ums Abnehmen haben sie sich nicht wirklich drum gekümmert. Das war nicht dein Fachbereich. Genau. Wie viel verdrückst du denn so am Tag? Oder was isst du alles so? Also von den Mengen her ist es noch nicht mal viel. Aber von nichts kommt nichts. Ja, genau. Ich trinke halt leider noch sehr viel Cola. Das ist natürlich fatal. Ja. Dann haust du dir da... Ich tröste mich damit regelrecht. Also wie viel Liter Cola trinkst du am Tag? Meistens einen halben Liter. Aber okay, das ist sollte man nicht tun, aber davon wird man nicht so dick, glaube ich. Da muss schon noch mehr kommen. Süßes, Chips, Pizza, Nudeln. Ja, genau. Das mag ich leider auch alles sehr gerne. Und esse das meistens dann zu den ungünstigsten Zeitpunkten. Das heißt, nachts muss dann schon mal ein paar Tüten Chips herhalten oder ein paar Tafeln Schokolade? Meistens so abends beim Fernsehen. Mhm. Weil es ist mittlerweile so, ich habe überhaupt kein Sättigungsgefühl mehr. Immer rein damit. Ja, so ungefähr. Mhm. Mhm. Was hast du denn schon mal was gegen die Fettleibigkeit getan? Warst du schon mal in Behandlung? Ja, ich war schon in 2 Kliniken deswegen. Und das war immer nur ein kurzfristiger Erfolg. Und kaum war ich wieder zu Hause, ist das Gewicht doppelt und dreifach in die Höhe geschossen. Wie soll's weitergehen? Ja, und zwar geht's darum, ich stehe jetzt kurz vor einer Magenverkleinerung. Ah. Ich habe mich... ich habe sehr drum gekämpft, habe, wo ich hier hingezogen bin, erstmal noch eine sehr schlimme Zeit machen müssen und habe jetzt meine Hilfe gefunden. Und du kriegst das auch bezahlt von der Krankenkasse? Ja, die Chancen, die stehen sehr gut. Ah, prima, prima. Das ist ja eine große Hoffnung für viele Leute, die zu viele Funde drauf haben. Und oftmals wirkt es ja wirklich auch sehr gut und ist ein großer gravierender Schritt in die richtige Richtung. Wann würde es denn, wenn alles gut läuft, gemacht werden können? Ja, also ich bin momentan ein Ernährungsprotokoll am Führen, das über 14 Tage. Mhm. Nächste Woche habe ich einen Termin bei meinem Neurologen wegen dem psychiatrischen Gutachten. Mhm. Und dann habe ich noch einen Termin bei meinem Hausarzt für die ganzen Untersuchungen, Blutbild und... Also die Sache läuft. Genau, ich habe mich da sehr drum bemüht und... freue mich auch schon drauf und sehe jetzt endlich mal wieder ein Licht am Ende des Tunnels. Sehr gut. Ich kann dich wirklich nur animieren, das zu machen. Denn die alle Argumente kennst du ja, die für Abnehmen sprechen. Und genau. Alle Argumente kennst du, die die sagen, du musst unbedingt wirklich was machen. Du gefährdest deine Gesundheit, dein Leben, deine Zukunft, alles. Das weißt du ja alles. Ja. Ich habe meine Ernährung jetzt auch schon umgestellt, also Fastfood und sowas lasse ich ganz weg. Die Cola übrigens auch. Ja, ich glaube, man kann ja wirklich durch ein paar wenige Tricks, kann man ja wirklich sehr viel Driss einfach schon mal aussortieren. Ohne, dass man gleich nur noch auf Wasser und Brot sitzt. Es gibt ja viele viele leckere Sachen, die man auch essen kann, aber die eben nicht so dick machen und auch nicht so schlecht für den Körper sind. Ja. Jetzt starte ich mir mal noch eine Frage. Du hast gerade gesagt, heute hat sich da irgendwas angebandelt, vielleicht mit einer neuen Beziehung. Ja. Wie ist das, wenn man 200 Kilo wiegt? Würde ich jetzt so denken, vom Klischee her, ich sag's jetzt ehrlich, fühl dich bitte nicht beleidigt. Wenn ich denke, ich würde 200 Kilo wiegen, hätte ich Angst, auf jemanden zuzugehen, weil ich denken würde, der ekelt sich von mir oder ich würde mich schämen. Wie geht das bei dir? Ja, ich habe sehr große Panik davor und ich bin schon sehr oft in meinem Leben verarscht worden und habe auch die Hoffnung aufgegeben, ehrlich gesagt. Und dann habe ich eine Kontaktanzeige geschaltet im Videotext und habe dort jemanden angeschrieben und habe ihm direkt offen und ehrlich geschrieben, dass ich halt so dick bin. Dass du nicht gerade eine Bodenstange bist. Genau. Ja. Und er sagte direkt, er hätte da überhaupt kein Problem mit. Er nimmt mich so, wie ich bin. Super. Ja, und er möchte mich auch unterstützen in allem. Ja. Und heute haben wir uns halt das erste Mal getroffen und... Und wie war's? Sehr positiv gelaufen. Guter Eindruck. Ja, also... Er gefällt dir. Ich wär, ja, auf jeden Fall. Ja. Und das animiert mich halt noch mehr. Ja, total. Weil ist das wirklich eine gute Fügung, dass du ihn gerade jetzt kennenlernst, wenn er dir zur Seite steht. Das ist ja nur eine harte Sache, die da vor dir liegt. Ist das natürlich toll, wenn du dich dann so auf so eine Liebe freuen kannst. Das macht schon Kraft und Motivation. Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist halt, ich habe halt im Prinzip kein Selbstbewusstsein. Ich gehe manche Tage gar nicht aus dem Haus, weil ich mich so schäme. Wahrscheinlich wird sich das aber alles geben oder wesentlich verbessern, wenn du anfängst abzunehmen durch die Magenverkleinerung. Ja. Das glaube ich. Melanie. Ich hoffe es. Ich wünsche dir wirklich sehr, dass du das schaffst und dass da Licht am Horizont demnächst zu sehen ist. Ich glaube schon, das wirst du schaffen. Du hast ja auch so ein Ziel. Da ist dein Sohn, der motiviert dich ja sicherlich auch, dass das alles gut wird. Da ist jetzt vielleicht eine neue Liebe, die dich motiviert. Ja. Also, viel Glück. Ich würde mich freuen, wenn sich vielleicht Leute melden würden, die auch so extrem mit ihrem Gewicht zu kämpfen haben. Ja, gerne. Würden wir denn in Kontakt herstellen? Könnt ihr ein bisschen untereinander chatten oder telefonieren, was auch immer. Ja, das wäre echt super. Das biete ich sehr gerne an, Melanie. Also wenn sich jemand angesprochen fühlt und mit Melanie Kontakt haben möchte, machen wir doch glatt. Melanie, toi toi toi und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, vielen Dank. Viel Erfolg. Ich halte auf dem Laufenden. Das wäre sehr nett, genau. Vielleicht reden wir nochmal in einem halben Jahr oder so, wenn du eine Weile das hinter dir hast, wie sich die Sache entwickelt hat. Ja, der Arzt meint, ich würde ca. 100 Kilo auf jeden Fall abnehmen. Ja, das ist ja schon hochspektakulär. Auf jeden Fall. Viel Erfolg und alles Gute. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, 1 Uhr 42 haben wir. Und hier ist Dieter und Dieter ist 47. Guten Morgen, Dieter. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Dieter. Was ist dein Thema? Ich bin seit ca. einem halben Jahr getrennt von meiner Frau. Getürmt? Nicht geschieden. Bitte? Was bist du vor einem halben Jahr getürmt von deiner Frau? Ja, wir haben uns getrennt. Ja. Ich habe gesagt, wir haben uns auseinandergelebt. Okay, ich lebe jetzt hier mein Ding in einer Mietwohnung. Bin hier irgendwo zwischen Ulm und Bodensee. Mhm. Hatte natürlich einsame Stunden. Geht ja nicht spurlos vorüber. Mhm. Wie lange wart ihr zusammen gewesen? Es waren 18 Jahre. Ja. Kinder? Kinder haben wir keine. Ja, 18 Jahre. War auch immer wieder eine Belastung. Gut, geht es außen vor. Ich hatte hier einsame Stunden und habe mir eine Dame vom Begleitservice gebucht. Mhm. Ja. Ich wollte es wissen, ich war neugierig. Ja. Habe sowas nie gemacht. Ja, ich auch nicht. Erzähl mal, wie das abgeht. Normal ist es so, die Dame kommt, eine Stunde, Honorar so und so oder zwei Stunden, was man möchte. Man kann auch auf Party gehen. Zusammen. Was kostet denn so eine Dame eine Stunde? 150. Oh, das ist wirklich heftig. Eine Stunde 150 Euro. Ja. Gut, sie besucht dich. Die kommt dann zu dir nach Hause. Ja, ganz genau. Ganz genau. Du heißt das ja Begleitservice. Was macht man denn da? So, alles. Du kannst mit der Dame zum Essen gehen, kannst auf eine Party, auf eine Fete, kannst natürlich auch sogenannte private Stunden feiern. Das ist dann Sex? Ja, also man kommt sich näher. Davor steht aber ein Gespräch. Das heißt, du wirst ein bisschen abgeklopft, tickst da richtig oder bist du ein bisschen verkorkster Single? Erzähl mal konkret. In Ordnung. Genau, erzähl mal konkret, wie das bei dir war. Also du hast die angerufen. So fängt's an wahrscheinlich. Und hast dann gebucht, wie lange hast du. Muss man am Telefon schon sagen, ich möchte sie eine Stunde oder zwei Stunden, drei Stunden buchen? Muss man das anfangs schon sagen? Ja, ich hatte eine Stunde beim ersten Treff und beim zweiten Treff zwei Stunden, wie wir uns näher gekommen sind. Also es gab bisher zwei Treffs. Ja. So. Also zwei offizielle. Der Rest folgt noch im Gespräch. Es wird dann noch sehr interessant. Ich habe mir vorgenommen, ich tausche die Rollen. Ich habe zu ihr gesagt, lass dich fallen, lass es zu. Ich habe ein bisschen Erfahrung im tantrischen Sex und habe sie verwöhnt. Ich habe bezahlt und habe gegeben. Aber erst beim zweiten Mal. Beim ersten Mal auch schon. Achso, ich will mir das mal vorstellen. Das erste Mal, du rufst da an, du buchst eine Stunde. So, jetzt kommt die Frau, wahrscheinlich aufgebrezelt und schick gemacht, kommt zu dir nach Hause. Ne? Ja. So war's. Dann lässt du sie rein und dann? Was passiert dann? Also erstmal Aufregung pur. Es ist eine neue Frau. Bei mir nach 18 Jahren Ehe. Ja, ist man aufgeregt. Kommt was Neues, völlig aus dem Häuschen. Ja. Gibt's da Mühe über die Maßen. Ja. Und zwar einfach wunderbar. Man setzt sich hin, man trinkt was zusammen. Ja, man unterhält sich angeregt, kommt sich näher. Es kommt so Berührungen. Ja. Wenn du der Tantra-Meister bist, weißt du ja schon gleich, wie man das geschickt macht mit der Berührung. Ja, also ich habe angeboten, dass ich ihr den Rücken massiere. Also ich habe die feste Vorstellung, ich möchte nicht so sein wie andere Männer, die natürlich eine Frau für eine Stunde kaufen. Natürlich. Das Ding, Beigeschmack wollte ich nicht. Ja. Und dann gesagt, okay, lass es zu, was passiert, genieße es. Und du hast dir den Rücken massiert? Effekt war am Ende der Stunde. Sie sagt, du hast goldene Hände, mach was draus. Oh, wie? Mach was draus, hat sie gesagt? Du hast die Frau hat gesagt, mach, du hast goldene Hände und mach was draus. Wie ist das denn zu verstehen? Geschäftlich. An dem Punkt sind wir jetzt. Wir ziehen das geschäftlich auf als Pärchen. Wie bitte? Ja? Wie? Du? Normal ist es ja so, dass man mit einem Kunden nichts anfängt. Das ist ja absolut genau. Auch von Seiten der Agenturen, die müssen da was unterschreiben. Gibt nicht mal SMS, keine private Telefonate, keine Treffen. Ja, ja, das weiß ich alles. Aber irgendwie, ich habe das Große losgezogen. Wie, du hast die Frau nur zweimal gebucht und jetzt sagt die schon, lass uns zusammen was Geschäftliches machen? Ja. Was meint ihr denn mit geschäftlich? Was meint ihr mit geschäftlich? Wir wollen als Pärchen auftreten. Nein. Andere interessierte Pärchen verwöhnen. Das ist eine ganz andere Ebene. Also nicht Mann und Frau, nicht One-to-One. Das heißt, du gehst jetzt quasi in das Erotik-Business rein. Im weitesten Sinne. Ja, sozusagen. Und würdest dann, da du Tantra-Massagen kannst, und woher kannst du das eigentlich? Vieles angelesen, vieles bei mir ist Intuition. Also ich bin ein sehr weicher Charakter. Ja. Ich hatte da im Berufsleben zu kämpfen mit Mobbing. Ja. Bin raus aus dem Job. Was hast du denn gemacht früher? EDV-Fachmann, ja. Zum Schluss Unterstützung von den Leuten, also Helpdesk. Ja. Der Mann am Telefon, der immer verantwortlich gemacht wird, wenn es nicht läuft. Okay, aber der Mann am Telefon hat offensichtlich goldene Hände, wie die Dame sagt. Ja. Jetzt wollt ihr zusammen geschäftlich was machen, aber ihr habt noch nicht zusammen gemacht. Es ist nur der Plan. Nee, wir haben jetzt praktisch erst bei Vertrauen aufgebaut zueinander, haben Strategien entwickelt. Das heißt, das heißt, zum Beispiel könnte ich jetzt euch anrufen, könnte euch beide buchen, ja. Ne? Mal so durchgespielt, wir ist ja nur ein Gedankenmodell. Und dann könntest du mich tantramäßig massieren, würdest du Mann auch massieren? Das ist so ein Punkt. Ja, nicht so gerne, ich mag es schon. Ich weiß es noch nicht. Ja, wenn du Geld verdienen willst, musst du beides machen. Ja, das kann kommen. Muss ja nicht bis zum bitteren Ende gehen, aber so ein bisschen kannst du ja. Ist ja nicht schlimm. Ja, es geht ja oft nicht um den Orgasmus. Verstehe. Es geht ja um Erweiterung des Bewusstseins. Natürlich. Du arbeitest ja dort auch mit Düften. Du verbindest die Augen. Ja. Das heißt, du sprichst gezielt alle Sinne an, nimmst aber den wichtigsten Sinn weg. Aber irgendwann will man doch dann auch mal, man will nicht nur Düfte riechen, irgendwann muss es doch auch mal krachen, oder? Nicht? Ja, klassischerweise heißt es, es wäre kalter Sex. Weil einer gibt, der andere nimmt. Ach so. Aber trotzdem ist es sagenhaft. Jetzt mal im Ernst. Du kannst Zeit nehmen, du kannst, ja. Sie ist ja dann, wie lange ist sie schon in dem Geschäft? Dreiviertel Jahr circa. Ach, auch noch nicht so lange. Ich wollte jetzt nur wissen, ob sie es wirklich beurteilen kann, ob so ein Geschäftsmodell auch eine Zukunft hat, ob da Abnehmer gefunden werden können. Also sie hatte schon mal Anrufe, musste aber passen, weil kein Partner da war. Hm. Ach, ich glaube schon. Ich glaube, es gibt genügend Paare, da musst du dir überlegen, wie du das machst mit den Männern oder wie auch immer. Ich glaube schon, dass das eine Marktlücke ist. Kann ich mir gut vorstellen. Ist ja verrückt. Das heißt ja für dich auch ein neues Leben, ne? Wenn es denn klappt. Sozusagen, ja. Weswegen hast du dich eigentlich von deiner Frau getrennt? Oder sie sich von dir? Klassischerweise auseinandergelebt. Wir hatten keine Kinder. Das liegt an mir, kann ich sagen. Mhm. Meine Frau entwickelt sich. Weiterbildung gemacht. Ist Beamtin. Und ich bin als Hausmann praktisch auf der Strecke geblieben. Ach so. Raus aus dem Job, gemobbt. Weiß sie denn schon von deinen neuen Plänen? Oh, das wäre der Abschuss. Ich weiß es nicht. Zwischen stellst du einen Koffer vor die Tür und Lachkampf ist wahrscheinlich alles drin. Ich weiß es nicht. Also das muss, ist eine ganz andere Welt. Du musst es ihr auch noch gar nicht erzählen. Seid ihr denn im Streit? Nee. Seid ihr im Streit richtig auseinandergegangen oder? Nee, momentan überhaupt nicht. Kein Streit. Kein Punkt zum Streiten. Ah, ja. Dieter 47, der Tantrameister. Das ist ja interessant. Ja, also ich möchte ja auch gerne von dir auf dem Laufenden gehalten werden, ob das funktioniert. Ja, gerne. Ich würde gerne mit dir nochmal sprechen, so nach ein paar Monaten Erfahrung. Wer euch bucht, wie das dann vor sich geht und wie die Leute reagieren und so weiter. Ja. Würdest du dich nochmal melden? Gerne, ja. Am besten per Mail, das ist immer die sicherste Methode. Ja. Und dann unterhalten wir beide uns nochmal. Okay. Ja. Dann wünsche ich einfach, hast du dich denn eigentlich jetzt, entschuldigt, das habe ich gar nicht gefragt gerade, hast du dich denn in diese Frau auch verliebt? Ja. Ach so, das kommt auch hinzu. Und umgekehrt, ich habe ihr ein Auto finanziert. Wie bitte? Du hast ihr schon ein Auto finanziert nach zweimal Treffen? Bist du wahnsinnig? Es ist die Geschäftsgrundlage. Es kommt noch dazu, sie hat ein Pflegekind. Ja. Das heißt, ich komme über Nacht zu einer Patchwork-Familie mit Anhang. Das noch dazu. Was heißt das Auto? Du hast ihr ein Auto gekauft, oder was? Ja. Was für ein Auto? Stinknormal. Also ein normaler Mittelklassewagen, Kleinwagen. Ja. Aber immerhin, der kostet ja nur auch Kohle. Ja, das muss dünn sein. Ja. Hoffentlich geht's gut. Hoffentlich verfährst du dich da nicht in irgendeine komische Sache. Lass dich bloß nicht ausnehmen. Ich sag's ja nur mal so warnend. Ja, es ist ja auch meine Idee, weißt du? Ja, ganz was Neues, Lebensmittel, Midlife-Crisis, da kommt bei mir alles zusammen. Ich muss noch was fragen zu den, ich meine, nichts gegen dein Alter, ich habe gut reden. Aber ist man in dem Alter nicht schon zu alt für solche Dienste, um solche Dienste anzubieten? Keineswegs. Keineswegs? Keineswegs. Oh. Es geht nicht um Pornografie. Ja. Sondern um Einfühlungsvermögen, Erfahrung. Ja, genau. Also wir denken ja da in zeitlichen Dimensionen von 2-3 Stunden. Ja, ja, verstehe. Dann kommen die Düfte ins Spiel. Natürlich die Düfte. Kleine Nascherei. Nein. Ja, ist gute Musik. Man macht da Pausen zwischendrin. Ja. Ja, also Dieter, wir müssen nochmal reden. Du musst mir das dann alles erklären, wenn du deine ersten, wenn du die ersten Gäste gehabt hast oder wenn du ein paar schon gehabt hast. Okay? Ja. Gerne. Ich wünsche viel Erfolg für dieses interessante Geschäftsmodell und wir hören uns wieder. Ja, gerne doch. Alles Gute. Ja. Tschüss, Dieter. Ja, gute Nacht. Tschüss ans Team. Mach ich gerne. Hier ist Ariane, 32. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Ariane. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich durchgekommen bin. Also bei mir geht es um folgendes Thema. Ich habe seit 2 Jahren ungefähr kreisrunden Haarausfall und konnte damit so auch einigermaßen leben. Das heißt, so verstecken, dass man das nicht so gesehen hat. Also kreisrunder Haarausfall stelle ich mir immer so 5-Mark-Stück mäßig vor, früher 5 Mark. Ja, zuerst 5 Mark und dann nachher 3x5 Mark. Ach, so groß. Also wirklich, dass da nur noch so eine ganz kleine Minischicht drüber war. Mhm. Und war natürlich auch in ärztlicher Behandlung, von Cortison bis Spritzen im Kopf, alle möglichen Vitamintabletten und alles abgecheckt. Woher kriegt man sowas? Was ist die Ursache? Also eigentlich ist das höchstwahrscheinlich psychisch bedingt. Also es war auch so, ich hatte auch 3 schlimme Jobs gehabt. Ja, ja. Arbeite im Hotel, so mit Burnout und Mobbing und schlimme Beziehungen hinter mir gehabt, was mich so sehr seelisch sehr fertig gemacht hat. Hat dann auch versucht, was Psychologisches zu machen, damit man da so ein bisschen besser zurechtkommt. Mhm. Aber da waren natürlich große Warteschleifen und bin da jetzt irgendwie in der Warteposition. Vielleicht sollte ich dich mal bekannt machen mit Dieter, mit dem Vorredner. Vielleicht wäre das so mit Düften und ja, Musik. Ja, wer weiß, ne? Wie ist der Stand der Dinge denn jetzt? Wie sieht dein Kopf aus, wenn ich dich jetzt sehen könnte? Dass innerhalb von 1,5 Wochen ungefähr jetzt 80% der Haare ausgefallen sind. Ach du je. Ich war im Urlaub und konnte nicht zugucken, wie die davon rieseln. Wie sieht das aus? Ist da noch eine ganz kleine Haarschicht? Oder ganz ist es eine kleine, dünne, minimale Schicht, mit der ich aber nicht arbeiten würde. Also da würde ich jetzt nicht mit rausgehen so. Ah ja, also ein Flaum eher. Also einen Hut aufsetzen, okay, aber... Hattest du denn vorher lange und füllige Haare? Ja. Genau. Also dann fällt es ja enorm auf. Ja, genau so, ne? Also in den Jahren jetzt ein bisschen abgeschnitten immer und so, aber ja, und heute war es dann so, Gang zum Perückenladen, mich da beraten lassen, was man da so machen kann erstmal. Und das ist natürlich so erstmal sehr schwierig, damit so klarzukommen, damit umzugehen. Glaube ich. Das ganze Leben auf einmal ist anders, als ich erwartet habe. Wobei der Perückenladen ja eigentlich nur eine Zwischenlösung sein kann, weil das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist wahrscheinlich, das Leben zu verändern. Ja, das ist wahrscheinlich so. Bist du denn noch in diesem Stressjob? Nicht mehr so. Ja. Also bin jetzt wieder eigentlich, wo es ein bisschen entspannter ist. Aber natürlich so die letzten Jahre kann man nicht ausradieren. Mhm. Was so alles so passiert ist und ist, so. Ist das wirklich so, dass die Schulmedizin einhellig sagt, dass das ein seelischer Faktor ist, die Auslöser? Ja, dass die nicht genau, das vermutet man. Wissen tun sie es nicht, man stochert da im Dunkeln rum. Aber da schlägt der Körper dann Alarm, hier, da irgendwas stimmt nicht. Ja, irgendwas ist da nicht ganz richtig so. Ja, aber das heißt ja, du musst ja grundsätzlich über dein Leben nachdenken, was du anders machen könntest. Ja, das ist so das große Problem jetzt gerade so, ne? Wie, bist du in einer Beziehung? Nee, das auch nicht. Auch nicht. So, ne? Also die letzte, das war auch ein bisschen schwierig, die Trennung sozusagen, damit so klar zu kommen. Mhm. Kann Auslöser gewesen sein, will ich absolut nicht abstreiten. Hast du einen intakten Kreis, so ein soziales Gefüge um dich herum? Doch, das schon. Also so meine Eltern und so, die sind halt schon für mich da und Freunde und so. Ja. Aber natürlich denkt man ja, wie soll ich so einen Mann kennenlernen mit keinen Haaren auf dem Kopf, so, ne? Das ist klar, es gibt Schlimmeres, muss ich mir auch vor Augen halten, ist kein Krebs oder ähnliches. Ja schon, das ist natürlich wahr. Ja. Aber dennoch ist es, finde ich, ein Warnschuss, den dein Körper da abgibt, den man ernst nehmen muss, nicht, dass noch etwas Schlimmeres daraus entsteht. Nee, das auf jeden Fall. Also ich denke mal, das A und O wird sein, in so eine psychische Behandlung zu kommen irgendwie. Das finde ich. Und dass du innerhalb dieser psychologischen Behandlung auch dann mal überlegen kannst, in Ruhe, das kann man ja nicht in ein paar Minuten besprechen, wie du vielleicht dein Leben gänzlich ändern könntest, vielleicht sogar den Job wechselst. Ja. Nee, klar, das sind alles natürlich solche Sachen, weil so Schichtdienst, wie du erkennst, ist ja nicht so das Optimalste. Mhm. Ja, ich finde, also wir machen das ja immer nachts. Ja, ja. Da sind wir zumindest immer in einem Nachtrhythmus. Ich finde noch viel anstrengender, so Krankenschwestern oder in Firmen, wenn die so wechseln, diese Schichten. Ja, das ist bei mir auch so, ja. Das bei dir auch so? Naja. Mhm. Hast du so Hotelfachfrau gelernt? Oder? Ja. Genau, das ist so. Du bist ja erst 32, das ist noch ein schönes, junges Alter. Ja, oder schon, ja. Ja, da kann man ja vielleicht auch noch irgendwie versuchen umzuschulen. Ja klar, die Überlegung muss man natürlich auch stellen, ne? Habe ich natürlich auch schon mehr überlegt und so. Hast du denn das mit der psychologischen Geschichte Therapie schon angeleiert? Also angeleiert, ich bin ja schon hingegangen, auf eine Warteliste, wie gesagt. Mhm. Aber mehr können die auch nicht tun, es ist halt überfüllt hier. Natürlich, ja, wie fast überall. Ja, genau. Mhm. Und das ist so das große A und O im Moment. Aber die Sendung ist gleich rum, ja, Ariane. Aber vielleicht hat meine Psychologin auch noch eine Idee zu diesem Krankheitsbild. Ich schlage mal vor, dass sie dich gleich nochmal anruft. Dafür legst du auf und sie wird dich in den nächsten 10 bis 15 Minuten zurückrufen. Alles klar. Boah. Alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank, tschüss, Ariane. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht Katrin Meerbold. Morgen heißt unser Thema Meine große Sehnsucht. Was ist eure große Sehnsucht? Vielleicht habt ihr Sehnsucht nach Reichtum, Gesundheit, Freiheit, Nachwuchs, Sex, Liebe oder vielleicht auch ein großes Rachebedürfnis in euch, was auch immer. Was ist wirklich eure ganz große Sehnsucht? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, meldet euch ab 0 Uhr morgen unter der bekannten Telefonnummer oder mailt uns domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und ich freue mich auf morgen. Ich hoffe, dass wir morgen pünktlich sind. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dann. Tschüss.